Abschnitt 4 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Schwärmen, Teil 2. Dieser noch gestaltlosen Jugend räumt also zu einer gegebenen, vom Geiste des Bienenstocks genau bestimmten Stunde ein Teil des Volkes das Feld. Und auch er ist nach unerschütterlichen, untrüglichen Gesetzen hier zu erlesen. In der schlafenden Stadt zurückbleiben die Drohnen, aus deren Reihen der königliche Buhle hervorgehen wird, die noch ganz jungen Bienen, die die Brut füttern, und einige tausend Arbeitsbienen, die nach wie vor eintragen, den aufgehäuften Schatz beschirmen und die moralischen Traditionen des Bienenstockes aufrechterhalten. Denn jeder Bienenstock hat seine besondere Moral. Man findet sehr tugendhafte und sehr verdorbene. Und der unvorsichtige Imker kann ein Volk verderben, es die Achtung vor fremdem Besitz verlieren lassen, zum Plündern verleiten, ihm Eroberungsgelüste und Neigung zum Müßiggang beibringen, wodurch es zum Schrecken aller schwachen Völker der Umgegend wird. Er braucht die Bienen nur merken zu lassen, dass die Feldarbeit in den Blumen, von denen Hunderte bepflogen werden müssen, um einen Tropfen Honig zu liefern, weder das einzige noch das bequemste Mittel zum Reichwerden ist, sondern dass es viel leichter ist, durch List in schlecht bewachte Städte oder durch Gewalt in solche einzudringen, deren Bevölkerung zu schwach ist, um sich zu wehren. Sie verlieren bald den Sinn für die glänzende, aber unbarmherzige Pflicht, die sie zu geflügelten Knechten der Blumen im hochzeitlichen Reigen der Natur macht. Und es ist zuweilen gar nicht leicht, ein so zuchtlos gewordenes Volk wieder auf den Weg der Pflicht zu bringen. Alles das beweist, dass das Schwärmen nicht von der Königin, sondern vom Geiste des Bienenstocks ausgeht. Es ist mit der Königin wie mit den Führern der Menschen. Sie scheinen zu befehlen und gehorchen doch selbst nur Geboten, die gebieterischer und unerklärlicher sind als die, welche sie ihren Untergebenen erteilen. Wann dieser Geist den Augenblick für gekommen hält, muss er wohl schon beim Morgengrauen, ja vielleicht schon am Tage vorher oder zwei Tage vorher bekannt geben, denn kaum hat die Sonne die ersten Tautropfen aufgetrunken, so nimmt man rings um den Bienenstand eine ungewöhnliche Unruhe wahr, über deren Wesen sich der Bienenwirt selten täuscht. Manchmal soll selbst Uneinigkeit, Zaudern und Zurückweichen eintreten. Es kommt sogar vor, dass sich der goldig schimmernde, durchsichtige Schwarm mehrere Tage hintereinander bildet und ohne ersichtlichen Grund wieder verschwindet. Entsteht in diesem Augenblick am Himmel, den die Bienen sehen, eine Wolke, die wir nicht wahrnehmen, oder ein Heimweh in ihrem Geiste? Wird die Notwendigkeit des Aufbruchs in einer geflügelten Ratsversammlung erörtert? Wir wissen davon ebenso wenig, wie wir wissen, auf welche Weise der Geist des Bienenstocks seine Entschließungen bekannt gibt. Wenn es auch feststeht, dass die Bienen sich Mitteilungen machen, so wissen wir doch keineswegs, ob sie dies nach Art der Menschen tun. Dieses honigduftende Summen, dieses trunkene Schwirren an schönen Sommertagen, welches eine der holdesten Freuden für den Bienenvater ist, dieser Hochgesang der Arbeit, der im Kristall der Luft rings um den Bienenstand bald steigt, bald fällt und gleichsam das fröhliche Flüstern des Blumenflors, das Preislied seines Glückes, der Widerhall seiner süßen Düfte ist. Sie hören ihn vielleicht nicht einmal. Trotzdem besitzen sie eine ganze Skala von Tönen, die wir selbst unterscheiden können und die von tiefer Seligkeit bis zu Drohung, Zorn und Trübsal reicht. Sie besitzen ein Lied auf die Königin, ein hohes Lied des Überflusses und Klagelieder, und endlich stoßen die jungen Prinzessinnen in den Kämpfen und Blutbädern, die dem Hochzeitsflug vorausgehen, ein langgezogenes, seltsames Kriegsgeschrei aus. Sind das alles nur Laute von ungefähr, die ihr inneres Schweigen nicht berühren? Um die Geräusche, die wir rings um ihre Wohnung machen, scheinen sie sich allerdings nicht zu kümmern. Aber vielleicht sind sie der Meinung, dass diese Geräusche nicht zu ihrer Welt gehören und für sie keine Bedeutung haben? Wahrscheinlich hören wir unsererseits auch nur einen geringen Teil dessen, was sie sagen. Und vielleicht verfügen sie über eine Menge von harmonischen Tönen, die nicht für unsere Organe gemacht sind. Jedenfalls werden wir weiterhin sehen, dass sie sich verständigen können, und zwar mit einer oft wunderbaren Geschwindigkeit, zum Beispiel wenn der große Honigdieb, der Totenkopfschmetterling, in den Stock dringt und dabei von Zeit zu Zeit eine eigentümliche, unwiderstehliche Beschwörungsformel murmelt. Sofort läuft die Kunde von Mund zu Mund und das ganze Volk, von den Wachen am Eingang bis zu den letzten Arbeitsbienen, die auf den fernsten Waben arbeiten, gerät in Schrecken. Man hat lange gemeint, die klugen Honigwespen, die für gewöhnlich so sparsam, nüchtern und weitblickend sind, gehorchten in dem Augenblick, wo sie die Schätze ihrer Wohnung im Stiche lassen, um sich selbst ins Ungewisse hinauszuwagen, eine Art von Wahnsinn und Verhängnis, einem instinktiven Trieb und Gattungsgesetz oder Naturgebot, kurz jener dunklen Gewalt, der alle in der Zeitlichkeit lebenden Wesen unterworfen sind. Handelt es sich um die Bienen oder um uns selbst? Uns scheint alles, was wir noch nicht verstehen, ein Verhängnis. Aber man hat den Bienen heute 3 oder 4 ihrer materiellen Geheimnisse abgewonnen, und da hat es sich erwiesen, dass dieser Auszug weder instinktiv noch vom Schicksal verhängt ist. Es ist keine blinde Auswanderung, sondern ein anscheinend bewusstes Opfer, welches das lebende Geschlecht dem zukünftigen bringt. Der Bienenzüchter braucht nur die jungen, unausgeschlüpften Königinnen in ihren Zellen zu töten und, wenn viele Larven und Nymphen vorhanden sind, gleichzeitig Honig- und Brutraum des Volkes zu erweitern. Und alsbald hört das ganze unfruchtbare Treiben auf. Die gewöhnliche Arbeit wird wieder aufgenommen, Honig eingetragen und die alte Königin, die jetzt unentbehrlich geworden ist und keine Nebenbuhlerinnen zu hoffen oder zu fürchten hat, verzichtet in diesem Jahre auf ein Wiedersehen des Sonnenlichtes. Friedlich nimmt sie ihre Mutterpflicht im Finstern wieder auf und legt methodisch, eine Spirale beschreibend, von Zelle zu Zelle, ohne eine einzige auszulassen, ohne je innezuhalten, jeden Tag 2.000 bis 3.000 Eier. Was wäre in alledem fatalistisch als die Liebe des Volkes von heute zu dem von morgen? Diese Art von Verhängnis findet sich auch in der menschlichen Gattung, wenn auch nicht mit der gleichen Gewalt und Unbedingtheit, denn sie führt bei uns nie zu so großen, einmütigen und vollständigen Opfern. Welchem weitblickenden Fatum, das jenes andere ersetzt, mögen wir gehorchen? Niemand weiß es, denn keiner kennt das Wesen, das uns so ansieht, wie wir die Bienen. Aber der Mensch soll den Gang der Dinge in dem von uns beobachteten Bienenstocke nicht unterbrechen und die feuchte Wärme eines langsam dahinfließenden Sommertages, der seine Strahlen schon unter das Blattwerk sendet, beschleunigt die Stunde des Aufbruchs. Überall in den goldbraunen Gängen, die zwischen den senkrechten Riesenmauern laufen, rüsten die Arbeitsbienen sich zur Reise. Jede versieht sich mit einem Honigvorrat für 5 bis 6 Tage. Aus diesem Honig bereiten sie durch einen noch nicht recht aufgeklärten chemischen Prozess das zur Aufführung von neuen Bauten unmittelbar erforderliche Wachs. Ferner versehen sie sich mit einer gewissen Menge von Propolis, einer harzigen Substanz, die dazu bestimmt ist, die Spalten und Ritzen der neuen Wohnung zu verkitten, alles, was locker ist, zu befestigen, alle Wände zu firnissen und alles Licht abzublenden. Denn sie arbeiten nur in einer fast völligen Dunkelheit, in der sie sich mit Hilfe ihrer Facettenaugen oder auch ihrer Fühler zurechttasten, denn diese scheinen in der Tat der Sitz eines unbekannten Sinnes zu sein, welcher die Finsternis fühlt und misst. Sie vermögen also die Ereignisse des gefahrvollsten Tages in ihrem Dasein vorauszusehen. Heute leben sie nur für den großen Akt und die vielleicht wunderbaren Abenteuer, die er mit sich bringt. Heute haben sie keine Zeit, in Gärten und Wiesen hinauszuschwärmen, und morgen oder übermorgen kann es vielleicht regnen und stürmen. Ihre kleinen Flügel können erstarren und ihre Blumen sich nicht mehr öffnen. Ohne diese Voraussicht wären sie dem Hungertode preisgegeben. Nichts käme ihnen zu Hilfe und sie würden niemanden um Hilfe bitten. Von Stock zu Stock kennen sie sich nicht und helfen sich nie. Es kommt sogar vor, dass der Bienenzüchter den Bienenstock, in den er die alte Königin und den sie umgebenden Schwarm eingeschlagen hat, dicht neben den eben verlassenen Stock stellt. Welches Unglück sie nun auch trifft, man kann sagen, dass sie seinen Frieden, sein emsiges Glück, seine Reichtümer und seine Sicherheit unwiderruflich vergessen haben. Und dass sie alle, eine nach der anderen bis zur letzten lieber bei ihrer unglücklichen Königin verhungern, als in ihr Elternhaus zurückzukehren, obschon der Duft seines Überflusses, welches der Duft ihrer verflossenen Arbeit ist, bis in ihre Trübsal herüberdringt. Was, wird man sagen, würden die Menschen nicht tun? Es ist dies ein Beweis dafür, dass hier trotz einer staunenswerten Organisation keine eigentliche Vernunft, kein Bewusstsein vorhanden ist. Was wissen wir davon? Sind wir ganz abgesehen davon, dass es sehr wohl möglich ist, dass andere Wesen eine andere Vernunft haben als die unsere, eine Vernunft, die sich in ganz anderer Weise äußert, ohne darum minderwertig zu sein, sind wir, die wir nie aus dem engen Kreise des Menschlichen herausgekommen, so gute Richter über geistige Dinge? Wir brauchen nur zwei oder drei Personen hinter einem Fenster sprechen und gestikulieren zu sehen, ohne zu hören, was sie sich sagen. Und schon wird es uns sehr schwer, den sie leitenden Gedanken zu erraten. Glaubt man etwa, ein Bewohner des Mars oder der Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen schwarzen Punkte, die wir im Raume sind, durch die Straßen und Plätze hin und her wimmeln sehe, könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegungen, unserer Gebäude und Kanäle oder Maschinen eine genaue Vorstellung von unserem Verstande, unserer Moral, unserer Art zu lieben, zu denken und zu hoffen, kurz unserem inneren und wirklichen Wesen machen? Er würde sich damit begnügen, gewisse erstaunliche Tatsachen festzustellen, ganz wie wir es im Bienenstock tun, und daraus würde er wahrscheinlich ebenso unsichere und irrige Folgerungen ziehen wie wir. Auf alle Fälle dürfte es ihm sehr schwer fallen, in den kleinen schwarzen Punkten die große moralische Tendenz, das wunderbar einmütige Gefühl zu entdecken, das im Bienenstock zum Ausdruck kommt. Wohin gehen sie, würde er sich fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang beobachtet hätte. Was tun sie? Welches ist der Mittelpunkt und der Zweck ihres Lebens? Gehorchen sie irgendeinem Gotte? Ich sehe nichts, was ihre Schritte lenkt. Heute scheinen sie allerhand Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen, und morgen zerstören und zerstreuen sie sie. Sie kommen und gehen. Sie versammeln sich und gehen auseinander. Aber man weiß nicht, was sie eigentlich wollen. Sie bieten allerhand unerklärliche Anblicke. So sieht man zum Beispiel etliche, die sich sozusagen nicht rühren. Man erkennt sie an ihren glänzenderen Gewändern. Oft auch sind sie von größerem Umfange als die, welche ihnen dienen. Ihre Wohnungen sind 10 oder 20 Mal so groß, auch zweckmäßiger eingerichtet und reicher als die der anderen. Sie halten darin Tag für Tag Mahlzeiten ab, die stundenlang dauern und sich bisweilen tief in die Nacht erstrecken. Alle, die ihnen näher kommen, scheinen sie außerordentlich zu ehren. Aus den Nachbarhäusern wird ihnen Nahrung zugetragen und vom Lande her strömen sie in Massen herbei, um ihnen Geschenke zu bringen. Man muss wohl glauben, dass sie unentbehrlich sind und ihrer Gattung wesentliche Dienste leisten, wiewohl unsere Forschungen uns noch keinen Aufschluss darüber gegeben haben, welcher Art diese Dienste sind. Dann wieder sieht man andere in großen Häusern, die mit kreisenden Rädern angefüllt sind, in düsteren Schlupfwinkeln an den Häfen oder auf kleinen Erdgevierten, auf denen sie von morgen bis zum Abend herumwühlen, in unaufhörlicher, mühevoller Arbeit. Dies alles führt zu der Vermutung, dass ihre Tätigkeit eine Strafe ist. Man lässt sie in engen, schmutzigen und baufälligen Hütten wohnen. Sie sind mit einem farblosen Stoffe bekleidet, und so groß scheint ihr Eifer bei ihrer schädlichen oder doch zumindest unnützen Tätigkeit, dass sie sich kaum zum Schlafen und zum Essen Zeit gönnen. Auf einen der vorhin genannten kommen ihrer 1000. Es ist zu bewundern, dass sich die Gattung unter Umständen, die ihrer Entwicklung so ungünstig sind, bis auf diesen Tag erhalten hat. Übrigens muss man hinzusetzen, dass sie, wenn man von dem zähen Eifer absieht, mit dem sie ihr mühevolles Tagewerk betreiben, harmlos und willfährig erscheinen und sich in allem jenen anderen anbequemen, die augenscheinlich die Hüter und vielleicht die Retter der Gattung sind. Ist es nicht sonderbar, dass der Bienenstock, den wir aus der Höhe einer anderen Welt nur undeutlich erkennen, uns beim ersten Blick eine tiefe und gewisse Antwort gibt? Ist es nicht wunderbar, dass seine Bauten, seine Sitten und Gesetze, seine soziale und politische Organisation, seine Tugenden und selbst seine Grausamkeiten uns unmittelbar den Gedanken oder Gott offenbaren, dem die Bienen dienen, der weder der unrechtmäßigste noch der vernunftwidrigste ist, den man sich vorstellen kann, wiewohl vielleicht der einzige, den wir noch nicht ernstlich angebetet haben, nämlich die Zukunft. Wir suchen in unserer Menschheitsgeschichte bisweilen die moralische Kraft und Größe eines Volkes zu bewerten, und wir finden keinen anderen Maßstab als die Dauerhaftigkeit und Größe des von ihm verfolgten Ideals und die Selbstverleugnung, mit der es sich ihm hingibt. Haben wir oft ein Ideal gefunden, das dem Weltall näher steht, das fester, erhabener, selbstloser und offenkundiger ist und mit einer gänzlicheren und heldenhafteren Selbstverleugnung Hand in Hand geht? O seltsame kleine Republik, so logisch und so ernst, so zweckvoll und so streng durchgeführt, so sparsam und doch einem so großen und ungewissen Traume hingegeben. O kleines Volk, so entschlossen und so tief, von Licht und Wärme und allem Reinsten in der Welt genährt, vom Kelch der Blumen, das ist vom sichtbarsten Lächeln der Materie und ihrem rührendsten Streben nach Glück und Schönheit. Wer wird uns sagen, welche Probleme ihr gelöst habt und uns zu lösen aufgebt, welche Gewissheiten ihr erworben habt und uns zu erwerben noch übrig lasset? Und wenn es wahr ist, dass ihr Probleme gelöst, Gewissheiten erlangt habt, indem ihr nicht dem Verstande folgtet, sondern einem blinden und dumpfen Drange, welches noch unlösbarere Rätsel zwingt ihr uns dann noch zu lösen? O kleine Stadt voller Glauben und Hoffen und voller Mysterien, warum wird deinen 100.000 Jungfrauen eine Aufgabe zuteil, die kein menschlicher Sklave je auf sich genommen hat? Schonten sie ihre Kräfte, dächten sie ein wenig mehr an sich selbst, wären sie etwas weniger eifrig bei der Arbeit, sie säen einen zweiten Lenz und einen neuen Sommer, und doch scheinen sie in dem großen Augenblick, wo alle Blumen ihnen winken, von einer mörderischen Arbeitslust ergriffen zu werden und mit geknickten Flügeln, mit eingeschrumpften, wundbedecktem Leibe finden sie fast alle in weniger als 5 Wochen den Tod. Tandus amor florum et generandi gloria mellis, ruft Vergil aus, der uns im 4. Buche seiner Georgika, das den Bienen gewidmet ist, die holden Irrtümer der Alten überliefert hat, welche die Natur mit einem durch die glänzende Vision des Olymps geblendeten Auge betrachteten. Ende von Abschnitt 4